erwünschter Tag, sei Seele wieder froh, sei wieder froh, sei wieder froh, sei wieder froh, erwünschter Tag, sei Seele wieder froh. Das H und O, der Erste und auch der Letzte, in unsere schwere Schuld, in Todeskerker setzte, ist nun gerissen aus der Not. Der Herr war tot und sie, er liebet wieder, liebt unser Haupt, so leben auch die Lieder. Liebt unser Haupt, so leben auch die Lieder, so leben auch die Herr hat in der Hand des Todes und der Hölle Schlüssel, der sein Gewand blutrot bespritzt in seinem bittern Leiden, will heute sich mit Mund dir entleiden, mit Mund dir entleiden.